5 nach halb 9. Es war trotzdem ein relativ zartes Training, was schon ziemlich weh da hat. Oft den Tränen nahe, dann weiß ich, okay, ja, mehr kann man nicht trainieren. 6 Medaillen waren eigentlich das Ziel, 10 sind es bisher. Die Paralympics in London sind, Tommy, auch so ein bisschen mittlerweile die rot-weiß-roten Festspiele geworden. Ja, 2-mal Gold, 3-mal Silber und 5-mal Bronze stehen bisher zu Buche. Man kann sich nur voller Respekt verneigen, und zwar vor allen körperlich beeinträchtigten Athleten, die nach London gereist sind, um sich den Wettkämpfen zu stellen. Vor allem deswegen, weil nach den Olympischen Spielen und bei den Paralympics auch die Medienberichterstattung im Gesamten etwas zu wünschen übrig lässt. Aber gut, wir wollen diesem Auftrag auf jeden Fall nachkommen und blicken auch einmal hinter die Kulissen. Man kann sich ohne körperliche Behinderung auch gar nicht vorstellen, was die Leistungen bedeuten. Einer weiß es aber definitiv, der Kärntner Wolfgang Dabernik. Er hat bei den Paralympics 2004 in Athen im Radwettbewerb Silber geholt. Die Leistungen von den behinderten Sportlern sind schon gewaltig. Und eben dieses Handicap dann zu überwinden und dann in sportliche Leistungen umzusetzen, muss man schon ganz hoch einreihen. Ja, wie schaut es denn da mit dem Training aus? Muss das ganz anders angelegt werden? Ich kann ja nur von mir jetzt sprechen. Ich habe ja auch so eine inkomplette Querschnittlähmung. Man muss auch seine Behinderung in das Training integrieren. Da ist oft weniger mehr, weil durch zu viel Training bekommt man dann mehr Spaßmen. Und da ist vielleicht dann zu viel Training gar nicht das Ideale. Das sagt Wolfgang Dabernik im Antenne-Kärnten-Interview. 2-mal Gold, 3-mal Silber, 5-mal Bronze erstrahlen mittlerweile in Rot-Weiß-Rot. Das Training hat also gestimmt. Und wir verneigen uns wirklich vor den wirklich ganz, ganz großen Leistungen unserer Olympioniken bei den Paralympics in London. Die Leistungen sind schon gewaltig. Dann in sportliche Leistungen umzusetzen, muss man schon ganz hoch einweihen. Es ist 7 Minuten nach halb 9. Freitag, der 7. September auf Antenne-Kärnten.